1. Diocese lied word für den Musikmeister nackte Weiser von Jedithun Verfust und ist einsam Davids. 2. Mein Seel findet Ruhe allein bei Gott, die von ihm mein Rettung und mein gesamte Unterstützung ausgehen. 3. Allein ist mein Schutzende Fels und mein Hilf, ist mein sichere Festung, weshalb ich niemals ernst haft erschüttert word. 4. Why lange bieb sich dichter noch, gemeinsam einen einzelnen Mann anzugreifen, als wer einen stabile Wand oder ein bereitzien Sturzend Mauer. 5. Sie planen lediglich in aus seiner hohen Position zu Sturzen, wobei sie Freuden der Luge haben, warend sie orselig siegenswunsch or sprechen, fluchen sie in ihrem Inneren. 6. Wartner auf Gott in alle still, mein Seel, den mein gesamte Hoffnung grundet sich orschließlich auf ihn. 7. Of all ein fungiert als mein Fels und mein Rettung, die er mein Berg ist, word ich nicht wanken. 8. Mein Heil und mein Ehre hangen von Gott ab, ist mein starker Fels und die Zuflucht, in do ich Sicherheit find. 9. Vertraut im zu Jedesit, angehorigen des Volks, und schattet eua hoes vorim aus, den Gott ist unseer bestandig Zuflucht. 10. Menschen sind im Grundner ein flutschtiger Horch und ihr Bedeutung ist ein Torschung, legt man sie auf ein Wage, wiegen sie als zusammen wenn ich als ein Atemzug. 11. Verlust duke nicht auf Erpressung und setzt kein vergeblichen Hoffnungen auf Robgut, selbst wenn eua Reichtum zunimmt, solltet eua hoes nicht daran hangen. 12. Gott hat ein klare Botschaft verkündet, die ich mehrfach vernommen habe, die war Markt liegt allein bei Gott. 13. Ibenso gehort dir, Herr, die Nade, den du wirst jedem Menschen ein Vergeltung zukommen lassen, die seinen Taten entspricht.